bist das furchtbar, furchtbar schade, aber es gibt kein Mädchen für dich, kein einziges. Du bist ganz allein und es kommt der Schreckliche. Doch!